Der wirtschaftliche Erfolgsdruck hat schon lange in die Fitnessstudios Einzug gehalten. Hier schuften Manager jedweder Couleur im Schweiße ihres Angesichts und trainieren für die Optimierung ihrer Leistungskraft. Drei Vertreter dieser Spezies stellt Ihnen die Autorin Sandra Kellein in ihrem Hörspiel Coach und Crunch nun vor. Coach und Crunch, Hörspiel von Sandra Kellein. Aufwärmphase. Wir beginnen mit dem Aufwärmteil. Push and go. Ich bin ja fast schon reorganisiert in der Zentrale. Ich war mal ein Mann im südostasiatischen Raum. Wurde zum Relaunch geklammert, nicht geklebt. Ex-Vollblut-Vertriebsprofi war der Mann in Boston und DC. Der geborene Außendienstler. Wir beginnen mit Laufen und Hüpfen. London, New York, Paris. Deine Patten sind Paris. Ja, peinlich. Ich bin für volle Kraft. Mache schon wieder tägliche Jobs. In der Nähe. Werde weiter trainiert. Tanke nur kurz auf. Eines Tages war mir die Biomechanik flöten gewesen, einfach so. Mittendrin im Meeting ist es gewesen, abgestürzt, ab durch die Mitte. Oh. Das war's erstmal gewesen. Als aerobes Training ist Treppensteigen übrigens die beste Lösung. Ich federe bei jedem Schritt das 2- bis 3-fache meines Körpergewichts ab. Das sind 7000 Tonnen in einer halben Stunde. Machen Sie das erstmal nach. Bis in den 14. Stock. Ich schaue meinen Armen und Beinen hinterher. Wie wir wirbeln. Oh, das hat echt Auftrieb. Ich bin locker dabei, mir ein paar Biere zu verdienen. Für hinterher. Nebenbei rotze ich das bisschen Stress aus der Seele. Puh. Wegen dem Vogeldreck da draußen. Überall. Beim Sport muss einer keinen einzigen Muskel für die Fantasie rühren. Aber meinen Kopf, den mache ich jetzt auch leer. Damit ich mir das Essen verdient habe. Diese Dips kann man auch in der Badewanne machen. Crunches, indem man die Füße unter den Nachtschrank klemmt. Haben Sie ausweis mal gerade keinen Nachtschrank? Nehmen Sie etwas Fantasie. Oder gehen Sie eben in ein Studio. Verwirrung im Kopf ist gleich Zerrung der Sehnen. Dagegen gehen wir an. Und joggen kann ja wohl jeder von Ihnen, was? Das Herz hat nur so gehämmert. Der Schweiß stand klar und eiskalt im Gesicht. Oh, nullter Stock. Einmal, da habe ich schon so ein Kurzstreckenprogramm mitgemacht. Das ging ab wie gerumst. Mann, hatte ich einen Muskelkater. Den Hunger muss man doch aber erstmal vergessen. Soll man jedenfalls. Und der Rest sind eben Knochen. Wir strecken den Oberkörper und die Arme hoch und schwingen und halten und atmen und fallen lassen. Gemobbt bin ich nämlich worden. Wären Sie schlapp? Als Frau müssten Sie ja die nachlassende Knochendichte zusätzlich berücksichtigen. Regelmäßiges Auf- und Abhüpfen beugt dem vor. Das sichert langfristig gute Knochensubstanz. Auf- und Abhüpfen kann Ihnen nicht schaden. Die Kollegen in der Zentrale waren mir auf Anhieb nicht so sympathisch. Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles, sagte ich mir zunächst. Aber dann schon wieder alle neuen, mitten im Fahrstuhl. Ich habe versucht, mich neutral zu verhalten, Augen zu und durch. Zum 14. Stock. Gute Knochen. Dem Gedanken folgt die Tat. Run und Fun. Die haben hier die Fenster mit Maschendraht vergittert, damit kein Vogel im Tiefflug dagegen rumst, dass keiner bei zu viel Speed rausfliegen kann. Dabei lassen sich die Bäume da unten von uns nicht stören. Die Vögel auch nicht. Nullter Stock. Aber die oben, die lassen sich sowieso nicht stören. Gucken meistens an einem vorbei, als wäre man gerade aus dem Abwasser gezogen und verstrahlt. Mit den Füßen zuerst. Die fahren ungerührt weiter bis in den 14. Stock. Und machen glatt den Adler. Den Abflug. Den Abgang. Flankengebern und Torjägern gehört die Gunst der Stunden, auch in der Firma. Dem drüben kann man ja dank seinem neuen Outfit ein bisschen krümelschick bescheinigen. Wenn es hochkommt, Bezirksliga unten. Sicht glänzt dem vor Anstrengung schon wie Butter. Probiotisch. Egal, ob du gerade in der Baumkrone hängst oder wie neulich im Fahrstuhl festsitzt. Augen zu und durch. Er da. Der ist einer von denen gewesen, die berufsmäßig auf Zehenspitzen gegangen sind. Geistige Stelzen auf Fett oder intellektuelles Bodenturm? Das ist hier die Frage. Alles eine Frage der Erdung. Hier werden Sie optimal gecoacht. Regeneratives Wellness-Training, sagen wir dazu. Wir heben die Beine rhythmisch an und setzen die Ellbogen diametral dagegen. Später dann ein paar Rumpfkreisen. Und Dips und Crunches. Und locker. Und atmen. Ich teste gerade den Abstand zwischen Fingerspitzen und Fußboden bei durchgestreckten Beinen. Ich versuche mich dabei neutral zu geben und bleibe schön auf Distanz. Und tiefer. Atmen. Bei dem drüben möchte ich ja nicht Ball sein. Obwohl, ich war ursprünglich auch eher der Birnen als so ein schlaffer Apfeltyp. Spirituell voll im Eimer. Schwierigkeiten schaffe ich jetzt am liebsten im persönlichen Gespräch aus der Welt. Den Kopf nicht zur Seite drehen. Locker unten hängen lassen. Nachher aber satt Spaghetti mit. Oder doch lieber nur eine Pille ohne. Wenn mich nur wegen der E-Mails fertig werden, noch dicker, weil ich so lange schon nicht mehr zum Briefkasten muss. Mache ich jetzt dafür 2 Liegestütze mehr, ja. Hätte ich noch Karate, wäre das glatt auf den Fingerspitzen mit dem Liegestütz. Da fällt der drüben gleich auf die Handflächen. Oder auf die Nase, je nachdem. Klatscht dazwischen nicht mal locker in die Hände. Wieder eine früher im Dojo, das war ein Crack. Top. Eines Tages klatsche ich in die Hände. Slim, wie ich dann bin. Solange mache ich einen Workout mehr im Supermarkt. Angespannte Muskeln unter der dehnungsaktiven Hose. Und wie ich dann an der Kasse stehe, mit durchgestreckten Beinen. Eines Tages. Wie eine Eins. Ohne jede Dröhnung. Selbst noch im Ausfallschritt. Und dienend. Der ein Crack. Schon morgens Outdoor. Im Park machte der locker Crunches. Da könnte ich nicht drauf. Wo es dich mittendrin erwischen kann, besonders unter den Bäumen. Der Vogeldreck. Piwarm. Fallen lassen, locker pendeln lassen und langsam hoch. Und schütteln. Früher sonntags selbstgebackener Kuchen. Rührkuchen mit Kirschen, ganz frisch. Vom Baum. Spuckkuchen. Den anderen glatt vor die Füße. 220 minus Lebensalter minus 40% ergibt den obersten Puls. Im Sport stinkt man nicht. Im Sport kommt alles in Form. Sonst genügt ja meistens ein Anruf. Das ist sein heutiger Kraftquickie. Dem rülpt sich die Tipps locker rüber aufs Parkett. Kennen Sie das? Kennen Sie diese Gefühle? Wenn Sie etwas gekauft haben, da tragen Sie es in einer stolzen Papiertüte nach Hause. Sport hier. Das ist so eine Tüte. Wir machen hier gerade keinerlei sichtbaren Umsatz. Aber uns gibt es jetzt sogar schon auf Hochglanzpapier. Einen Wellness-Manager haben wir auch. Mitsamt seinem extra internen Logo. Der ist sogar eine Frau. Eminent wichtig ist die Erdung. Früher habe ich richtig Gefühl und anderes gezeigt. Unter den Bäumen. Da ist sie mir anheimgefallen. Da habe ich mich ihr gezeigt. War ich dann schon manchmal durch die Stadt gegangen. Als wäre ich ein Zombie. Jetzt erkläre ich mich für Promille und Kalorien wieder zuständig. Welcher Fitness-Typ ich bin, haben Sie mich vorher nur gefragt. Die sind Vollprofis. Top. Und Beckenkreisen? Und der Rest sind Knochen. Verrottungsfeste Stabilität finde ich top. Hä? und andersherum und atmen und andersherum. Flexible Dynamik! Jemand, den man nicht mal anklicken konnte, gewinnt auf diesem Schwingboden plötzlich an Zentimetern? Nur falls er tiefer runterkommt als ich. Früher in Boston war mein Body ganz schön over the ocean. Damals in Singapur mochtest du dich nach der Scheidung selbst als Briefmarke nicht mehr anlecken. Dabei sind die Mitbewerber nur einen Mausklick entfernt. Der neben mir sieht allerdings mehr nach frisch verhüllter Notrufsäule aus. Eher Schweiz als Konkurrenzgeruch. Da schaust du mutig in den Spiegel und gräbst dir nach dem Training eine neue Schnecke an. Nun dürfen auch die Nackten älter werden. Dank Sport. Wir wollen doch spüren, dass wir leben. Ausatmen und schütteln. Ist ja alles kostenlos. Von der Firma ist ja schon die halbe Rente. Beim Tischtennis habe ich ja früher gern durch Körpertäuschung geglänzt. Squash ist im Übrigen das Gleiche, nur hoch zwei. Habe ich die alten Säcke trotzdem von der Platte geputzt. Als ich dann gar nicht mehr ins Schwitzen gekommen bin, habe ich mich natürlich gewundert. Sport ist auch Schweiß. Jetzt trete ich allerdings ein, zwei Kurse kürzer. Für das Unterhaltungsprogramm beim Sale fühle ich mich seitdem eher wieder zuständig. Nur für die Freizeit noch nicht so. Sport muss man mit anderen machen. Allein trinke ich ja auch nicht. Nun sehe ich auch zu, dass ich mich mit erfolgreichen Leuten umgebe. Wer nämlich mit Hunden ins Bett geht, wacht mit Flöhen auf. Und neulich habe ich direkt nach dem Training glatt einen super Geschlechtsverkehr vollzogen. Gegessen? Habe ich immer auch gern alleine. Alles in Maßen. Alles in Massen. Jetzt surfe ich mich zusätzlich täglich noch fit. Intra- und Extranet. Was du für ein Handytyp bist. Frag mich da keine mehr blöd ins Gesicht. Nur mit Muskelkater. Du hast ja hinterher ganz schön die Hunde auf den Hacken. Kannst du kaum mehr laufen? Siehst aus wie Bastel auf dem Motorrad. Bin ich schon lang drüber weg. Oh. Schnelle, starke Schenkel, schnelle, starke Schenkel. Und atmen, nicht vergessen. Wir wollen auch leben. Das Angebot bestimmt die Nachfrage. Da fragt keiner nach. Der Trainierte stirbt gesünder. Und halten und strecken und hüpp. Wir gehen tiefer ins Workout. Die Knochen sind einem manchmal schon genug. Früher, da war ich auch einmal Haut gewesen. Anheimgefallen sind wir einander. Mit Haut und Haaren. Da habe ich mich ganz gezeigt. Geradewärts hinter den Bäumen war es. Heute sind es nur anonyme Matratzen. Als der Abstieg dann angefangen hat, kamen sie mittlerweile schon alle 4 Wochen mit neuen Werbeunterlagen. Und im dritten Satz wieder mal ein Druckfehler. Da musste ich durch. Das sollte ich vertreten. Da habe ich mich dann nicht mehr um mich gekümmert. Da habe ich voll wie in der Vogelscheiße gestanden. Wie damals, als Kind, allein unter Bäumen, wo immer Heere von Staren die Kirschen abfressen. So ein Star hat wenig was von einem Star. Die kommen immer zusammen in Massen. Die sind gleich. Jetzt kommen schon alle 2 Wochen neue Werbeunterlagen. Was ich bald wieder voll vertrete, voll und allein. Auch im ostasiatischen Raum. Und wie mir im Meeting die Erdung erst so flutsch gewesen war, hatte ich mir einen neuen Sportanzug darüber gezogen und erst gedacht, das wäre eine zweite Haut in Peine. War ich später drauf und dran. Auf und ab. Als hätte ich alle Strippen losgelassen. In Singapur war ich echt zu slim. Ich dachte, ich fahr Schlitten im Boston. Im Aufzug ist es gewesen. Als ob ich mittendrin an der Krawatte verzettelt gewesen wäre. Und der Tag völlig verrotzt. Wenn es einem erst so zwischen den Augen runterläuft und dabei die Stirn zerteilt, wo man dann plötzlich wieder dran denkt, wie es so brutal den Kopf zerteilt, hat es mir doch mittendrin im Meeting die Biodynamik weggehauen. Was einem noch manchmal so einfällt. Jetzt schon seltener. Hab mein Inneres einfach liften lassen. War viel billiger gewesen als das Ganze drumherum. Für das volle Außen. Für das volle Gefühl. und hepp. Bring back, bring back, bring back my body to me. Und Workout. Stresskiller, Fettkiller, Fußkiller, Skaten, Slalom, Sidesteps. Gibt volle Pulle Beinkraft am Beach. Ich habe mich mit 23 ja schon gefühlt, als wäre ich 50. Wie fühlt man sich mit 50? Mitten im Leben. Bring back my body to me... Und wie ich mir nachts erst immer erst vorgestellt habe, ich wäre mal allein an der Basis. Und ein Boxsack und mein Chef, wir beide, hin und her. Diese Friseure und die Maulbremsen, Schaffner und Schwätzer im Boston. Wie das zischt. Durch die Luft. Einmal, da hat es dabei im Kopf kein Halten gegeben. Als würden 10 Karateziegel wegzischen. Bin ich über Grenzen, Karateziegel im Block, als wäre das nix. Nur das bisschen dicke Luft. Das habe ich jetzt nicht mehr nötig. Ich bin doch ein Zugvogel. Scheiß auf die Süßkirschen in Peine. Schöner Traum, so ein Süßriegel. Ex. Dicke Luft hat ja überhaupt 0 Kalorien. Halt! Sie müssen auch den Puls messen. Die Finger an die Schlagader, den Hals und zählen. Und halten und zählen und halt! -40%. Jetzt das Ganze mal 6. Wie das puckert. Hab 130. Ich lass mich nicht gehen, wo ich es mir nämlich wert bin. Ich will mich nicht gehen lassen. Bin ich mir wert. Für jedes Tierchen auch sein Pläsierchen. Regelmäßiger Geschlechtsverkehr stabilisiert die Form. Gefäßfreundliche Ernährung garantiert gesunde Nerven und freie Adern. Für jedes Tierchen auch sein Pläsierchen. Und Workout. Hep. My body is over the ocean. Speed, Sprint, Spinning, Spaß! Körperschulung ist alles. Hep Curls, Crunches und Cooldown. Berlin, Zürich, New York, Paris. Buttons in Peine, Paris. Workout, Fit! Woanders hätten sie sich schon die Patente in Amerika gesichert. Und die Frauen da, manchmal sogar mit Schnurrbart. Da geht man nämlich einfach ins Labor und sagt dann als Trainerin, ihr müsst das so oder so machen. Beim Sport geht es um das Ganze. Da gibt es viel Auftriebsmittel und Sachen und Geräte, die das Ganze leichter machen. Mit anderen Sachen erhöht man den Widerstand. Da wird das Coaching Arbeit. Und dann kommen wieder mal so Reportagen, da wird Schlamm geschrieben. Und wir Leute werden dafür benutzt. Und wir Instruktoren ab in den Dreck. Je nachdem, wo man sich spezialisiert, stellen sie einem so Fallen. Neue Geräte für den Bauchmuskel und angeblich ist schon wieder alles hinten herum abgekarrt. Mitten in den Schmutz. Sport machen heißt ja nicht nur einfach ausziehen. Sport machen, das ist auch Gemeinschaft. Die meisten von uns sehen so aus, als hätten sie sich einen Wolf angesessen. Und was erst los ist bei denen, wenn die Zellulitis überlappt? Stehen sie verlegen am Rand und wollen wirken. Dabei suchen sie Kontakt. Und gucken, als hätten sie gerade rausgefunden, dass ihre Mutter Prostituierte war. Und glotzen, wie weit sie irgendwelche Gelenke überdrehen können und wie groß die Muskeln schon sind. Das ist top. Man hat den Arbeitsvertrag einst freudig unterschrieben. Jetzt trainiere ich nur noch Indoor. Hier drin. Outdoor habe ich sowieso nie die Zeit dafür gehabt. War ich für die Firma auf der Rolle kaum mal richtig Maximalkraft. Dabei war ich kurz davor schon voll auf der Power geraten. In Amerika ist es sowieso besser. Da haben sie weniger Vogeldreck und mehr Top-Presenter. Bald ist alles am richtigen Fleck. Kirschen satt und runde Pflaumen. Grab ich mir eine Schnecke an. Nach jedem Urlaub fängt das Training neu an. Wieder Nullkondition. Besser den Jahresurlaub zu verkürzen. Konzentrische Kontraktion und exzentrische Kontraktion. Eins von beiden kannst du nicht überwinden. Das drückt dich runter ins Erdgeschoss, ehrlich. Dann esse ich heimlich ein Eis. Da träume ich mir lieber eins, als wäre es schon Urlaub. Wie ich mit dem Chef Achterbahn fahre. Wir beide in Amiland. Ab in der Westkurve. Rollercoaster in Amiland statt Schlitten im Peine. Eng zusammengepresst. Ich an seiner Schulter, er hemdsärmlich an mir. Leib an Leib, mit Tuchfühlung nach rechts. Und wie wir zusammen in die Kurve gehen. Wir beide. Wir fahren und fahren. Er an mich gelehnt. Sein Bauch stört wenig dabei. Weshalb ich mich dann stärker und stärker rausleg. Und dann, wie mein Sog uns mitzieht. Bis es ihn rausspült. Bis es ihn reißt. Und mit wehendem Haar schaue ich nach, wie er absegelt von der Ostkurve, wie er trudelt und stürzt in Amiland. Ich allein im Wagen. Und er fährt einfach so weiter. Nur da unten ein stiller Fleck mit Kleidern drumherum. Die liegen ganz brach. Bis mein Wagen woanders zum Stehen kommt, mitten im Peine. Und dann steige ich aus. Da schüttel ich alles so ab. Kein Schlittern und kein Stück Vogeldreck. Und hab fit for life. Wie eine Kugel beim Kugelstoß bleib ich immer heil, sag ich zur Beruhigung. Bin eben mehr ein Apfel als ein Birnentyp. Mach ich mir das Beste draus? Typische Pedal- und Leisetreter. Solche wie den haben wir viel in der Regeneration. Das Allerhöchste wird denen hinterher ihr Heimtrainer. Da regnet es Abrieb an den Gelenken. Was für ein Ramsch. Das Coaching ist ja eigentlich wie eine Frau. Da muss man hineindringen. Und da wird es richtig gut. Und der drüben wird sich nur umgucken. Nach dem Verramschen. Mein Fitnessgerät daheim ist übrigens Teflon beschichtet. Der da drüben schluckt das Licht wie ein Löschblatt. Und ich allein vor dem Wagen, der wieder zur Erde gekommen ist. Volles Licht. Keiner mehr über mir. Nur das Brausen anderer Wagen. Da stehe ich. Auf den Holzplanken vor dem riesigen Gerüst. Ganz allein. Ich habe volle Erdung. Auch im 14. Stock. Keiner mehr da. Auf dem Balkon. Und da mache ich den Adler in Peine. Und halt. Den Puls fühlen. Finger an den Hals. Und zählen. Alles mal 6. Ich hab 570. Durch 6 teilen, Idiot. Leg ich mir den Finger an den Kopf, fühle ich den Puls glatt schon unter der Schädeldecke. Top. Bald mache ich den Adler. Und da bin ich ans Dach. Und Workout. Mein Traum, einmal gut trainiert im Schwimmbad. Es gibt so Bademeister, die haben Schlüssel für alle Kabinen. Das sind die, die mit nacktem Oberkörper und Brust raus ihre Runden drehen. Und die dann immer mit den Frauen. Man merkt schon, Bauchmuskel und so. Rasierklingen unter den Armen. Da stehe ich da, mitten drunter, glatt unter der Sonne. Bloß kriege ich kaum Wasser in Europa und habe gerade kein richtiges Stück an Saison. Bald schon jede Woche neue Werbematerialien. Da verliert man den Anschluss am Außendienst. Nur unter der Dusche ist man später einer von vielen. Als eine Möglichkeit an Mensch, sozusagen. Und die Frauen dann mit den Männern. Unter der Sonne. Denken Sie auch an die Knochen. Puls. Den Stoffwechsel. Den Stoffwechsel, das ist uns weder Jacke noch Hose. Workout. Ich pfeife auf Knochensubstanz. Wo ich ein Mann bin? Ich bin nämlich ein verkappter Bademeister. Pumpt du Typ da drüben erstmal selbst ein Tor beim Wasserball auf. Erst, wenn ich ganz oben auf dem Sprungbrett stehe, kommt die Kiste ins Federn und die Kirschen an den Baum. Und wegen mir lassen sich dann welche unten das Fett vom Schamhügel absaugen. My body is over the ocean. Vom Sport machen kriegen die weniger Zellulitis. Die Frauen. Männer kriegen mehr Muskeln. Manche trotzdem ihr Fett weg. Hab Indoor-Tracking, Outdoor-Tracking, Function-Wear, Safety-Shapes, Feet-Your-Wear. Warm-up. Cool-Down. Cool-Down. bin vielleicht doch eher der pure Fitness-Typ. Sieht man mir gar nicht so an. Nur einmal, da war ich ganz schön am Boden turnen. Da habe ich mich breit aufgefächert, trudelnd. Die Kiemen angezogen, ab über die Matte. Mann, hat das gestaucht und gestottert. Erst machte ich nebenher noch Step, Bodybuilding, Spinning und Krafttraining. Leider habe ich dann zu viel Muskeln bekommen, anstatt wie insgeheim auch geplant, ein bisschen was abzunehmen. Waschbrettbauch, habe ich gesagt. Und was kann ich jetzt bloß noch im betriebsinternen Coaching tun, um den Beinumfang wieder zu reduzieren? Diese Vertriebshosen sind an und für sich wenig dehnbar. Muss man dran arbeiten. Vertreterhosen dehnen, was das Zeug hält. Und dabei ständig neue Werbematerialien. Einmal habe ich hier auf der Auslegware fast die Kontenance verloren. Es hat in den Ohren gesummert und gerauscht direkt nach der Ansprache des Chefs über die digitale Elite war's. Geht's gut, hat er da gefragt. So völlig nebenbei. Im Vorbeigehen. Hat er nicht mal was gemerkt von den Gleichgewichtsstörungen, der Herr Generalmanager. Es war direkt neben dem kalten Buffet. Die Rede klang innerlich allen nach. Er jedenfalls weiter am Schweben. Meine Antwort hat er nicht mal abgewartet. Wie ein kaltes Rülpsen war das. Muscle Index Indoor Crash. Wir sind die digitale Elite. Workout Hep. Bin ja eher ein Langläufertyp als so ein typischer Sprinter. Mittlerweile glaube ich, dass alles gar nicht so schlimm ist, wie ich denke mit mir. Es ist eher der neumodische Kantinenfraß, der einen im Innendienst zur Verzweiflung bringt. Sitzt man so reorganisiert davor rum, als wäre man ein Sack voll Seife. Und was hat das erst gedauert? Scheibe für Scheibe fiel beim Training ab, wie bei einem Wurstzipfel. Da bin ich glatt leichter und wieder gewichtiger drüber geworden. Den meisten hier im Betrieb haben sie ja nur den Hocker hingerückt. Bei uns ist das anders. Wir rackern. Wir arbeiten dran. Und er will ich jetzt verrecken, bevor ich nochmal Kuchen esse. Wie letztens am Wochenende. Ehe neulich also zur Mutter in den Garten. Vorher wie immer die 40 Liter Superdiesel. Und den Blumenstrauß von der Tankstelle. Dann Kuchen. Wir also unter der uralten Buche. Sonntags. Aber dann. Fertig Backmischung. Furztrocken, selbst mit Sahne. Die Kirschbäume drumherum einfach abgeholzt. Wegen der vielen Stare. Da hätte ich die Kirschkerne glatt zwischen die Gartenzwerge spucken können. Von wegen Pustekuchen. Soll sie da meinetwegen mit dem trockenen Kuchen ewig bleiben? Würde sie historisch interessant. Lieber will ich verrecken, bevor ich nochmal trockenen Kuchen esse. Kann man durch das Anspannen von Muskeln wohl auch eventuellen Mundgeruch bei anderen verhindern? Oben auf dem Brett jedenfalls kann mir keiner mehr was. Wie eine gespannte Feder schnell ich los durch die Luft und schneide ich ab ins Wasser. Da stehen sie und gucken. Den Bademeistern fallen glatt die Rasierklingen unter den Achseln raus. Wir bleiben am Ball. Wir bleiben direkt am Körper. Mama, habe ich als Kind gesagt, ich möchte Gedanken lesen lernen. Achte auf die Körpersprache, sagte sie nur. So bin ich Sporttrainerin geworden. Meine vielversprechende Triathlon-Karriere hat einen Achsenbruch im Keim erstickt. Da bin ich Trainer geworden. Die täglichen körperlichen und psychologischen Workouts sind ein routinierter Klacks. Sport ist Gold für den Betrieb. Wir haben hier wirklich die Rembrandts unter den Instruktoren. Regeneration vor Ramsch ist die Devise. Very human. Klar, haben sie jetzt auch noch Spiegel. Beim Auf- und Abpumpen sieht man satte 10 Jahre jünger aus. Glatt wie die Natter. Bis in den 14. Stock. Workout und Push und Pull. Stresskiller, Fettkiller, Frustkiller. Und jetzt ausatmen. Alles ausschütteln. Dehnungsphase. Jetzt kommen wir zum Dehnungsteil. Den Chef habe ich doch gern. Da habe ich kein Problem mit, er mit mir. Bin sozusagen ein Daheimgebliebener. Rückversetzt, weg von der Piste. In den Innendienst. Bin mehr am Ball. Näher an seinem Körper streich ich an ihm entlang. Wo ich ihn umschmeichel, fühlt er sich geschmeichelt. Hat er was von mir? Bin ich da? Vom Fleck weg. Über Schulterbreit gerätschen. Bald mache ich den Adler. Unser Coaching ist regenerativ. Für Fax und Faun. Irgendwann hatte ja das Nichts die Oberhand bekommen gehabt. Schlich sich so rein in die Seele. Die anderen waren gerade mal harsche Pfeiler, an denen man entlang geschreddert ist. Aus den Gesichtern konnte ich schon lesen, was aus mir geworden war. Den erreichen sie auf dem Ostbahn. Eine Kiste von links. All die Phrasen der betrieblichen Schnitter. So bin ich also beim betriebsinternen Coaching gelandet. Da war ich dran. Jetzt bin ich drin. Regeneratives Wellness-Training, sagen wir dazu. Fit for Life, Muscle Index, Indoor Crash. Das Coaching verwandelt Monologe in Dialoge. Monologe halten können viele. Entscheidend ist die Fähigkeit zum Dialog. Nike, Reebok, Adidas. Puma. Interlook oder RIP? Und Ausfallschritt. Strecken und atmen. Und Dehnung lösen. Einer stinkt hier immer noch wie Puma. Aber alles besser als Vogelscheiße draußen. Federn beim Dehnen ist übrigens nicht mehr angesagt. Das gibt leicht Bänderrisse und Muskelzerrungen. Halten ist das Motto der Stunde. Halten und atmen. Wenn ich jetzt so vom Workout nach Hause komme, merke ich dann erst, wie der Kühlschrank leer ist. Früher hätte ich das über Süßriegel nie vergessen. Jetzt denke ich statt Kirschkuchen Cholesterin und Omega-2. Wo das Innere der Schenkel noch weich ist, müssen wir langfristig ordentlich ran. Aber hallo! Wo ich es mir überall wert bin, wenn ich so acker. Meine Süßen, wir wollen auch schön sein. Pustekuchen, wenn ihr Männer seid, dem entkommt auch ihr nicht mehr. Gute Knochen. Scheißkirschen. Jetzt auch noch Bindegewebe. Pfand und Muskeln. 130 ist wirklich noch ganz gut. Denkt auch an eure Bänder. Und Beinstrecker. Andere Seite. Tief in die Dehnung hineinatmen. Hacke zum Gesäß. Und lösen. Und Hüftbeuger. Tief in die Dehnung hineinatmen. Und lösen. Und Adduktoren über Schulterbreit. Und lösen. Ich denke wieder an mein Cholesterin. Alpha, Beta und Linolsäure. Omega-2, Folsäure 10. Entspannungsphase. Wir kommen zum Entspannungsteil. Die Knochen und Sehnen waren mir schon lang genug. Wir entspannen uns. Wir entspannen uns. Der Atem strömt und strömt. Zum Sonnengeflecht, über die Bronchien, durch die Tracheen, hinein in den Bauch und tiefer als tief. Über die Täler, über die Hügel, die Lungen sind weit, der Brustkorb hebt und senkt sich, als hätten wir Flügel. Wir haben Musik in den Lungenspitzen. Und das Sonnengeflecht strömt und strömt und strömt, strömt. Beim Sport stinkt man keinesfalls aus dem Mund. Weil es einem ständig dynamisch um den Körper herumgeweht hat, wenn er sich gewunden hat. Sport ist schließlich für die Gemeinschaft und den Körper. Da geht es den Leuten besser. Da können sie wieder. Da gehe ich ins Schwimmbad. Besser als in der Mittagspause im Park rumsitzen. Wenn doch nur die Vögel auf den Kopf scheißen. Ekelhaft warm ist es. Und strömt. Jetzt baut selbst der Gesichtsälteste noch mal auf. Da glänz ich im Wasser. Hören Sie, wir kommen langsam zurück. Wir schütteln unsere Glieder. Wir sind ganz entspannt. Wir atmen noch einmal tief ein. Und nun alle und los. Ich mache mir das große noch zu kleine Schritte. Ich beherrsche meine Gesichtszüge. Gesten und Bewegung wirken stimmig. Ich wirke schwungvoll und interessant. Meine Körpersprache ist zwanglos und selbstsicher. Körpersprache ist zwanglos und selbstsicher. Und Hepp. Und richtig loslassen. Wir haben den optimalen Impuls. Wir haben gute Knochen. Wir sind dynamisch, flexibel und im Fluss. Unser Minenspiel setzen wir bewusst ein. Wir sind die digitale Elite. Richtiges Atmen verleiht Flügel. Verschaffen Sie sich gezielt Luft. Vierzehntes Stockwerk. Erhöhen und vertiefen Sie die Atemzüge auf Ihrem Lebenskonto. Weiten Sie die Lungen und Ihren Blick. Bewegen Sie Ihr Zwerchfell bewusst. Und den Arsch nicht vergessen. Nur fett sein ist noch eine richtig moderne Revolution. Richtiges Atmen macht gelassen und glücklich. Das Tor zur Innenwelt wird weit. Das Sonnengeflecht strömt warm. Sie sind jetzt im grünen Bereich. Ein grüner Gürtel gestaltet auch das Eheleben interessanter. 14 Stunden Anzug zu tragen, das reicht eben vielen nicht mehr. Nur rumsitzen und pumpen wäre mir auf die Dauer auch zu langweilig. Als billiger Audi kannst du irgendwann nicht mehr vorfahren. Da kann ich nicht mit. Ab und zu ein neues Modell. Da stehe ich mit auf dem Sprungbrett. Da kann ich mit. Und er guckt von unten, wie ich durch die Luft abzische im Wellengang Richtung Wasserspiegel. Da guckt er, der Chef. Frischer, feuchter Kirschkuchen. Satt. Hier stehen ja fast nur dicke Bügelbretter herum. Die gucken, dass du die Lust verlierst. Butterfly und Beinstrecke habe ich jetzt schon hinter mir. Das ist Body Shape für Arme. Digitale Elite Deluxe ist allmählich angesagt. Jetzt sind wir schön relaxed, nicht? Danke für den Anruf. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte dem Kunden ein schönes Verkaufsgespräch bereiten. Für jeden ist was dabei. Workflow und Fun. Wir sammeln stetig Punkte auf unserer Fitnessskala. Ohne den einst üblichen Zuckerspiegel neigte ich zunächst zu Depressionen. Früher ohne E-Mail, als ich jedenfalls noch selbst zum Briefkasten ging, habe ich immer heimlich für Nachschub gesorgt. Oh ja, habe ich gedacht. Mit den Augen gerollt und in den Riegel gebissen, als wäre es ein süßer Granit. Den Finger gekrümmt und die Zähne tiefer hinein, ab in Richtung Sarg, Richtung Arbeitslosigkeit. Immer müder war ich geworden. Bis mir eines Tages die Versetzung zur Zentrale als Himmelsbotschaft via E-Mail gekommen ist. Coaching macht Mut! Mut spart Zeit. Mut schenkt Zufriedenheit. Und einen Blick für den Sinn des Lebens. Meine Ausstrahlung entspricht meinem natürlichen Wesen. Mein Händedruck ist angenehm fest und selbstsicher. Meine Schultern sind gerade und entspannt. Beobachten Sie einen Stein, der ins Wasser fällt. Der zieht erst große, dann kleine Kreise. Genauso wird es Ihnen ergehen, wenn Sie die Grundlagen des Coachings am Kunden anwenden. Sprechen Sie einfach ein wenig lauter als sonst. Machen Sie offene, weite Armbewegungen. Halten Sie zu allen Anwesenden Augenkontakt. Bei jedem Kontakt hinterlasse ich einen angenehmen Nachgeschmack. Meine Schultern sind gerade und entspannt. Sport erhöht meine Schlagfertigkeit. Ich bin eine Persönlichkeit mit Potenzial. Ich konzentriere mich auf meinen Mut. Schlimm? Wie ich dann bin. Marshmallow-Paste schmiere ich mir höchstens noch einmal sonntags aufs Brot. Ob ich auch mal wieder da bin, hat meine Frau neulich glatt gefragt. Sie soll froh sein, dass. Und ihr Gesicht möchte ich ihr erst mal sehen, falls. Jeden Tag und 24 Stunden. Da werde ich ihr lieber jetzt schon historisch. Es ist schließlich nur alle paar Wochen, dass ich aus dem Innendienst heimkomme. Fassen Sie immer wieder neuen Mut und lernen Sie sich selbst besser kennen. Zu vielen Taten gehört Mut unabdingbar dazu. Setzen Sie bewusst Ihr Gesicht auf und sagen Sie eine Meinung. Sich seiner selbst bewusst zu sein, heißt, den Zufall auszuschalten und sich selbst mit neuem Mut auszustatten. Mut spart Zeit. Mut spart Zeit. Zeit spart Mut. Zeit spart Mut. Ob obenrum noch alles okay ist, hat sie neulich glatt gefragt. Wegen dem Bizeps hatte ich erst gedacht, von wegen. Es war wegen der süßen Paste, die ihr nie gut war. Aus dem hintersten Schrank musste ich die rausholen. Ist schließlich immer noch Sonntag, alle paar Wochen zumindest. Und dann mit Marshmallow-Paste, bitte. Zeit ist eben mein Geld. Und dafür brauche ich zumindest zu Hause noch mein Quäntchen Süßigkeit. Die richtige Haltung ist nur eine Frage des Rückgrats. Leicht getimte Übungen rücken das Kreuz in die richtige Dimension. Da arbeiten wir morgen dran. Bis in den 14. Stock. Selbst reglos auf Stühlen. Auch da setzen wir an. Ich sollte jetzt auf Fax empfangen. Vorher dope ich mich mit der Kamin. Das ist ein Basic. Mein Balsam für den Body auf dem Stuhl. Fahre ich mit dem Chef. Schlitten, top. Ich gleiche mit Fleiß und Technik aus, wo die Natur nicht spendiert hat. Wo das Innere der Schenkel zu weich ist. Aber locker, sag ich bald. Aus dem Vollen dresche ich wieder die Meilen im Sitzen. Und dann mache ich den Adler. Früher, da hatte ich mit ihr auf den Armen mal 40 Treppenstufen bezwungen. Und bald wieder Hallo-Vertreter-Pension. Zum runtergestuften Monatstarif. Ehe auf Distanz. Schmier ich mir eine Stulle drauf. Pfeil an meiner Technik. Und dann mache ich den Adler. Essen Sie volles Korn statt leerer Versprechen. Legen Sie Ihre Ernährung mit auf die Waage. Fitness ist keine Frage der Beweglichkeit. Die volle Kraft, der Top-Gehalt an Basics steckt nämlich in der richtigen Einstellung. Ihr Beauties on the Beach. Auch durch gesunde Nahrung erzielen Sie imposante und unverblümte Ergebnisse. Nicht nur Mangelhaushalt. Und jetzt nochmal alle. Wir sind die digitale Elite. Früher waren die Gedanken trüb wie der Fluss hinter dem Haus gewesen. Jetzt habe ich fast schon Natur pur im Kescher. Dabei küsse ich die dicke Luft drumherum in Ringwellen weg. Aber locker. Das Coaching hat ein hohes Optimierungspotenzial. Und so ein Chef ist eigentlich ja nur wie ein Spalier. Und wir sind die Kletterpflanzen dran. Montags gibt's jetzt immer Veggie Burger. Freitags ist Rohkosttag. Fitness ist die unifying message. Da müssen alle ran an die Buletten. Vergessen Sie die Stacheldrähte der Demokratie. Und Eisbein, Pommes rot-weiß. Quark mit Pellkartoffeln. Sport macht weniger Hunger. Das Coaching füllt uns mit Bewegung. Und die Schnitte voll mit Alpha-Beta-Carotin. Omega-Blocker Inline-Banking. Folsäure 10. Crunchy Provitamin. Zellschutz A-Dank Kieselgel. Löwenzahn entschlackt. Sommersprossen ausgeschlossen. Ich kann mich damit brüsten, dass ich mich nicht verwöhne. Ran an die Buletten. Keine Liebesknochen, keine Nonnenfürze mehr. Wenn das Ozon wirkt und die Lufthygiene leidet, machen wir morgen bestimmt wieder super Indoor-Aktivitäten. Seitdem auch der Sport nicht mehr so deutsch ist und ich in der Firma Fitness mache, habe ich Masse Beats im Body. Das gibt Kraft. Danach habe ich so viel Saft, kann ich mich draußen glatt mitten ins Leben stellen. Satt hinein und mitten auf eine Verkehrsinsel. Und da schrubb ich all die Vogelscheiße locker von den paar Parkbänken weg. Und dann, mache ich den Adler. Bin ja weniger ein Muskeltyp gewesen. Hab jetzt aber doch was von einem Athleten. So kann ich ganz direkt sein. Und wenn jetzt irgendwo ein Krieg ist, schicke ich den Leuten einfach positive Energien runter. Brauche ich nichts mehr spenden. So ein paar kleine Trainingseinheiten batzen den schwierigsten biologisch ab. Da finden die glatt Vergebung und Versöhnung. Jetzt ist ihr Body wieder mitten im Ocean. Der Körper lügt nicht. Ich liebe Sauberkeit. Überall sind Freunde. Ich habe keinen Hunger. Und bin ganz bei mir. 12. Stock. Dreizehnter Stock. Es gibt nichts, außer sich selbst zu genießen. 14. Stock. Alles klar. Top. Tschüss. Und jetzt machen wir den Adler. Coach und Crunch, Hörspiel von Sandra Kellein. Es sprachen Vertreter Heinrich Gieskes, Timo Dierkes, Rainer Bock. Trainer Sophie von Kessel, Stefan Hunstein. Ton Dietmar Rözel. Schnitt Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginzler. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2001. Dramaturgie Hans-Burkhard Schlichting.